Du hast für mich den Wind geweckt, weißt du, was ich empfand? Wogen und Wind, sie raufen sich und es tut ihnen gut. Sie sind genau wie du und ich, so voll Übermut. Komm mit zu mir, ich mag es doch so sehr. Mit dir allein, dem Wind und dem Meer, so ganz nah zu sein. Ich hab mit dir das Meer, leise vom Wind bewegt. Ich glaub, du kannst es auch verstehen, was es für Wünsche gibt. Wogen und Wind, sie lieben sich ewig für alle Zeit. Sie sind genau wie du und ich, so voll Zärtlichkeit.